Es ist 16 Uhr. Schulfunk für alle. Sicherlich, liebe Hörer, haben auch Sie schon etwas über den Kaspar Hauser gehört, das Findelkind von Nürnberg. Ein Kind, dessen Herkunft rätselhaft bleibt, das im Alter von vielleicht 16 Jahren am Pfingstmontag des Jahres 1828 in Nürnberg auftauchte, kaum gehen, kaum sprechen konnte. Gut 5 Jahre später findet dieses Menschenwesen ein gewaltsames Ende. Über die Herkunft Kaspar Hausers hat es viele Spekulationen gegeben. Bis hin zu der Vermutung, dass seine Abstammung durch gezielte Hinweise bewusst verschleiert werden sollte. Hören Sie das Geheimnis und Schicksal des berühmten Findelkindes Kaspar Hauser. Das Lied von Kaspar Hauser, das ungelöste Rätsel von Nürnberg. Könntet Leute ihr doch sagen, wer dies Kind, wer Kaspar Hauser war? Lasst euch alle fragen, damit die Untat werde offenbar. Schluss mit dem Verbrechen! So ist es! Und daher frage ich, wer war's, die Mutter nannte, wenn dies Weib man Mutter nennen darf? Weg mit der Mutter, Rabenmutter! Eine Geige mit ihnen! Das den eigenen Sohn verbannte und in den finstern Kerker dunkel warf. Das tut doch kein Normal. Unmöglich, das ist doch nicht normal. Das tut man doch nicht. Hoffen wir, dass du recht hast. Pfingsten traf das arme Wesen in Nürnberg anno 28 ein, trug nen Brief darin zu lesen, das schwoll ich er gerne wollte sein. So mag dieses Bänkellied aus dem Jahre 1834 einmal vorgetragen worden sein. 6 Jahre vorher, am Pfingstmontag des Jahres 1828 gegen 16 Uhr in Nürnberg, hatte die öffentliche Geschichte Kaspar Hausers begonnen. 2 Nürnberger Schuster sahen den seltsamen, vielleicht 16-jährigen Jungen zuerst, der auf den menschenleeren Straßen einen Weg suchte, aber kaum richtig gehen konnte. Reden konnte Kaspar kaum. Was er von sich aus immer wiederholte, waren 3 Brocken. Ham, Weisen. Was wohl hinweisen oder heimweisen bedeuten sollte. Oft sagte Kaspar: Sechner Reuter, möcht Ivan, wie mein Vater gwen ist. Das heißt, ich möchte ein solcher Reiter werden, wie mein Vater gewesen ist. Auch die Wendung weiß nit, ich weiß es nicht, wird überliefert. Es ist aber sehr zweifelhaft, ob Kaspar selbst mit diesen Worten die üblichen Bedeutungen verbinden konnte. Wahrscheinlich ist, dass sie ihm erst kurz vor seiner Aussetzung rein mechanisch eingebläut wurden. Kaspar trug einen Brief bei sich, der in fehlerhafter Schrift folgende Adresse trug: Herrn Wohlgeborene Rittmeister bei der 4. Eskadron bei 6. Schwolischee-Regiment in Nierberg. Schwolischee war eine gängige Verballhornung von Schwolegé, zu Deutsch leichte Reiterei. Der Rittmeister einer Eskadron, einer Einheit der Kavallerie also, wohnte tatsächlich in Nürnberg. 3 Stunden nach seiner Ankunft gegen 19 Uhr wurde Kaspar zu dessen Wohnung geführt. Der Rittmeister war nicht zu Hause. Sein Bursche schickte Kaspar in den Stall, bot ihm Fleisch und Bier an, was Kaspar mit Abscheu von sich wies. Dagegen nahm er Brot und Wasser gierig zu sich und fiel darauf in tiefen Schlaf. Der zurückgekehrte Rittmeister hielt Kaspar für einen Landstreicher und veranlasste, dass er auf die Polizeiwache abgeführt wurde. Etwa um 21 Uhr begann dort das Verhör. Den habe ich mehr geschleppt, wie das ergelaufen ist. Wer meint, der hat's gehen, gerade erst gelernt. Er soll sich an den Tisch dort stellen. Also, stell dich da an den Tisch. Keine Papiere? Sie protokollieren alles mit, Offiziant Röder. Sind Sie fertig? Jawohl, Herr von Scherl. Schreiben Sie. Signalmente der abgeführten Person. Signalment der abgeführten Person? Verhafteter ist mittlerer Statur. Fast blonde Haare. Ovales Gesicht und breite, hohe Stirn. Graue Augen. Graue Augen. Hebe mal den Kopf. Ja, hebe mal den Kopf. Sechtner. Möcht Ivan. Tue, was ich sage. Geh, Röder, zieh mal den Kopf hoch und das Hemd aus. Ja, da habe ich nichts dagegen. Sauber ist er ja. Erstaunlich. Also geh, zieh die Blusen schon aus. Ham. Weisen. Also muss ich dir helfen? Ham. Oh Gott, Sack. Weisen. Ostchen, da, so. Dann schreiben's weiter, ja? So, ja. Das aufgeworfene Unterlippen. Außerdem Impfzeichen am rechten Arm. Na sowas. Ui. Ja, was denn? Ja, ich meine ja nur, weil ich kann mir nicht erlauben, meine Kinder impfen zu lassen. Und dann kommt da so ein wilder Depp aus dem Wald gelaufen und ist geimpft wie die feinsten Herrschaften. Gell? Kommst du aus dem Wald? Hm? Der redet nix. Wald! Hm? Du, Wald! Nicht? Am Weisen. Ja, wir werden dir schon weisen, wo du hinkehrst. Sträuchbläder. Sechner, möcht ich werden wie mein Vater, wenn ist. Das ist ein wildes Kind, glaub ich. Völlig verwahrlost. Also, wenn du's Maul nicht aufmachst, lass ich dich abführen. Zurück in dein Wald. Wald. Wald. Offenbar hat er Angst vor dem Zurückdringen. Mit dem Wald wird er gemeint haben. Willst nicht zurück. Was, Bub? Bub. Bub. Ja, das hat wohl keinen Zweck jetzt. Ja. Wo waren wir stehen geblieben, Röder? Außer dem Impfzeichen am rechten Arm. Ach ja, keine besonderen Kennzeichen. Zweitens, Kleidung. Na, das sind's ja selbst, Röder. Schreiben's alles auf, gell? Und vermerken's besonders die Westen, ausgewaschen, rot getupft mit Schleifen. Guck mal, es war vielleicht vor 15 Jahren einmal Mode, was, Röder? Ja, heute läuft so keiner mehr rum, jedenfalls. Möcht wissen, wo er das gestohlen hat. Und kalblederne Stiefel. Na, passend tun dir die nett grad, Bursch. Nett? Nett? Herr Gott im Himmel, das soll einer aushalten. Röder, dann schreib's noch die ganzen Dinge auf und der dritten saß er warte. Den Brief nicht vergessen, zwei Zettel beinhaltend, gell? Den Rosenkranz und die vielen Gebetbücher, die er bei sich hat. Ja, das ist schon seltsam, was? Eins, zwei, vier Stücke. Der Sohn war gar bunt. Okay. Gebet zum heiligen Schutzengel. Geistliche Schildwacht. Das ist alles irgendwie zusammen. Kunst, die verlorene Zeit und übel zugebrachten Jahre zu ersetzen. Die verlorene Zeit und übel zugebrachten Jahre zu ersetzen. Mein Gott, schon halber elf. Also dann abführen, wenn Sie das Protokoll fertig haben. Jawohl, Herr Polizeiaktuar. Warten Sie, Herr Offiziant. Sagen Sie dem Gefangenenwärter, dem Hiltl, dass die Person nicht mit gewöhnlichen Vaganten zu vermengen, sondern zu einem ordentlichen Strafgefangenen zu legen ist. Und der soll instruiert werden, damit er die Person ein bisschen ausholt, gell? Gehorsamst. Vieles deutet darauf hin, dass Kaspars ganze Ausstattung Teil einer bewussten Inszenierung war. Ihr Zweck bestand darin, Verwirrung zu stiften und etwaige Vermutungen in die falsche Richtung zu lenken. So die beiden anonymen Zettel, die in dem Briefumschlag lagen. Beide waren fast übertrieben fehlerhaft geschrieben. Der eine in deutschen, der andere in lateinischen Buchstaben. Letzteres eine Schrift, die damals an keiner Volksschule gelehrt wurde. Im ersten Briefzettel hieß es unter anderem: Hochwohlgeborener Herr Rittmeister, ich schicke Ihnen einen Knaben. Dieser Knabe ist mir am 7. Oktober 1812 gelegt worden. Ich habe selbst 10 Kinder und genug zu tun, dass ich mich fortbringe. Seine Mutter habe ich nicht erfragen können. Ich habe den Knaben seit 1812 keinen Schritt weit aus dem Haus gelassen, damit kein Mensch weiß, wo er aufgezogen worden ist. Und er selbst weiß nicht, wie mein Haus heißt, und den Ort weiß er auch nicht. Sie können ihn ruhig fragen, er kann es aber nicht sagen. Der Verfasser war sich seiner Sache sehr sicher. Dabei lag noch ein zweiter Zettel, angeblich von Kaspars Mutter, in dem der Name Kaspar angegeben wurde und das Geburtsdatum 30. April 1812. Außerdem die Bitte, den Jungen mit 17 Jahren ins Nürnberger Schwolischee-Regiment zu stecken. Dort habe sein Vater gedient. Und weiter? Ich bin ein armes Mägdlein, ich kann das Kind nicht ernähren, sein Vater ist gestorben. Das erweckt den Anschein, als wäre dieser sogenannte Mägdleinszettel 16 Jahre vor dem Begleitbrief des angeblichen Pflegevaters geschrieben. Die Nürnberger Behörden stellten aber bald fest, dass beide Briefe mit derselben Tinte geschrieben waren. Das Ganze war ein Schwindel. Vielleicht war sogar beabsichtigt, dass dieser Schwindel leicht durchschaut werden konnte. Die vielen Gebetbücher mit Schutzengelgebeten sollten vielleicht als vielsagender Hinweis oder gar als dringende Bitte verstanden werden. Ebenso wäre dann die Erbauungsschrift über die Kunst, die verlorene Zeit und übel zugebrachten Jahre zu ersetzen, ein überdeutlicher Verweis auf Kaspars Schicksal. Genauso gut kann es jedoch auch ein böser Witz gewesen sein. Kaspar war bei seinem Eintreffen in Nürnberg, also mit 16 Jahren, der Sprache noch nicht mächtig. Vielleicht ist es auch richtiger zu sagen, er war der Sprache nicht mehr mächtig. Das hing damit zusammen, dass er eine Zeit lang völlig isoliert, ohne irgendeine Verbindung zu anderen Menschen gehalten wurde. Seine Erinnerung reichte nur bis zu dieser Kerkerzeit. Viele glauben daher, er habe fast von Geburt an in völliger Einsamkeit seine Jahre verlebt. So hätte er also niemals sprechen gelernt. Andere sagen, das könne ein Mensch unmöglich 16 Jahre überleben. Sie nehmen daher eine wesentlich kürzere Kerkerzeit in einem relativ späten Lebensabschnitt an, die aber lang genug gewesen sein muss, um Kaspar die Sprache auszutreiben. Dass Menschen in langer Einsamkeit das Sprechen verlernen, weiß man auch von anderen Beispielen sogenannter wilder Kinder, auch aus der Gegenwart. Kaspar lernte überraschend schnell reden, schreiben und lesen. Vielleicht hatte er es schon einmal gekonnt. Bereits nach einem halben Jahr war er so weit, dass er Erinnerungen aufschrieb. Anfang des November 1828. Diese Geschichte von Kaspar will ich selber schreiben. Wie ich in dem Gefängnis gelebt habe, wenn ich aufwachte, da war das Wasser und Brot neben mir. Da ist mein erstes gewesen, dass ich das Wasser getrunken habe, dann ein wenig Brot gegessen. Dann habe den Pferden und den Hund ein Brot und Wasser gegeben. Jetzt fange ich zu spillen an. Dann habe ich ein wenig Brot gegessen. Und ein Wasser hätte ich auch gerne getrunken, aber da habe ich keins mehr gehabt, dass ich meinen Durst bestählen hätte können. Da habe ich den Krug gewiss 10-mal in die Hände genommen, weil ich gemeint, das Wasser kommt selbst. Ich wusste ja nicht, dass außer mir noch jemand hätte sein können. Ich habe nie einen Menschen gesehen. Da habe ich noch eine Zeit lang den Hund putzt. Wenn mir der Durst zu arg gewesen ist, da habe ich immer eingeschlafen. Wenn ich erwachte, war ein Wasser in dem Krug. Und so habe ich es die ganze Lebenszeit gemacht, bis der Mann gekommen ist und hat mir das Nachmalen gelehrt. Der Mann lehrte Kaspar Buchstaben malen. Der Mann schlug Kaspar, der Mann lehrte ihn gehen, was Kaspar große Schmerzen verursachte. Der Mann trug Kaspar ins Freie, da taten die Augen weh. Der Mann trennte Kaspar von den geliebten Pferden. Der Mann brachte Kaspar schließlich nach Nürnberg. Hier tat dem Kaspar alles weh. Die Luft, die Geräusche, die vielen Menschen, das Licht. Vor allem aber die Sprache. Der Gefangenenwärter Hiltl meinte es gut mit Kaspar. Aber Kaspar sehnte sich zurück. Dann hat der Hiltl immer gesagt, ich soll sagen, wo ich her bin. Und weil ich dieses nicht verstanden habe, dann sagte ich immer, ich weiß nicht. Ross und Reiter, wie mein Vater ist. Dann hat der Hiltl gesagt, wenn ich nicht sage, wo ich her bin, dann kann ich kein Reiter werden. Aber ich verstande von diesen alles nichts. Dann sagte ich immer, ich weiß nicht, dann ist er wieder fortgegangen. Da habe ich zu weinen angefangen und sagte, Ham, weiße Ross. Dann hat immer der Hiltl mich recht rasch. Dann hat immer der Hiltl mich recht rasch angesprochen. Und dieses hat mir sehr wehgetan in den Kopf. Und weil ich den Hiltl niemals verstanden habe, da, was er gesagt hat, habe ich immer gesagt, ich weiß nicht, Ham, Ross und Reiter möcht werden, wie Vater ist, und weinte wieder fort. Ich glaubte, die Pferd sind fortgegangen. Ich bekam auch den Gedanken, wenn die Pferde kommen, so sage ich, sie sollen nicht mehr fortgehen und sie sollen das Brot nicht mehr fortlassen, sonst habt ihr nichts. Ich sagte, ich möchte ein Reiter werden, wie Vater ist. Womit ich sagen wollte, wo sind die Pferd hin und das Wasser und das Brot? Dann sah ich den Ofen, welcher einen Glanz von sich gab. Zu diesem sagte ich auch die gemerkten Worte, welche mir der Mann gelernt hatte, womit ich sagen wollte, er möchte mir auch ein so schönes, glänzendes Ding geben. Ich sagte es etliche Mal, aber ich bekam nichts. Ich sah ihn sehr lange an. Ich sagte nochmal die nämlichen Worte, womit ich zu dem Ofen sagen wollte, warum denn meine Pferde so lange nicht kommen? Kaspar musste den Unterschied zwischen bloß gemerkten, nachgeredeten Worten und der wirklichen Bedeutung der Worte lernen, die einem anderen etwas mitteilen, die Sachen meinen und sie aus der eigenen Sicht für andere deuten. Kaspar lernte schnell. Ein sogenanntes normales Leben blieb Kaspar trotzdem versagt. Er war eine Weltsensation geworden. Oft wurde er an Neugierige regelrecht zum Beglotzen ausgeliehen. Da lernte er nach der Gesellschaft und der Sprache nun auch die sogenannte Gesellschaftssprache kennen. Also, ich muss schon sagen, kolossal. Wie der Bursche sich entwickelt? Ganz famos. Reitet da so durch die Gegend? Und vor einem Jahr hat er noch nicht mal luften können. Ach, da ist er ja. Na, mein lieber Herr Hauser, ich hab da gehört, Sie sollen ja ein kolossaler Reiter sein. Naja, also für einen Kavallerieoffizier haben Sie vielleicht eine Kleinigkeit zu spät angefangen. Aber Hauptsache, es macht Spaß. Hab ich nicht recht? Ja. Herr Offizier. Na, Kopf hoch, alter Junge. Hab ich nicht recht? Oder was meinen Sie, Gnädefrau Geheimrat? Guten Abend. Ich finde es ja so hinreißend. Es ist wirklich ein echtes Erlebnis. Ich bin ja so froh, dass ich mir die Zeit nehmen konnte. Sie wissen ja, bei meinen Verpflichtungen. Ja, ja, jedem hier auch so. Aber ich muss sagen, hier lohnt es sich heute doch wirklich. Diese Naturverbundenheit, möchte ich einmal sagen. Ja, ja. Das ist doch imposant. Mein Mann, der war ja sogar schon in Amerika und hat dort Neger gesehen. Ach nee, ist ja kolossal. Ja, geschäftlich, wissen Sie. Aber der Kaspar Hauser, der ist doch irgendwie etwas völlig anderes. Wie beurteilt denn die Wissenschaft diesen Fall, Herr Doktor? Ist er nicht wahrhaft naiv? Nun, ich darf vielleicht vorausschicken, dass ich einer der wenigen bin, die den Findling en Detail kennen. Ach, ist ja interessant. Ja. Das kann ja nicht jeder den Findling untersuchen. Wenn Sie meine persönliche Meinung hören wollen, es sind schon viel zu viele an ihn herangelassen worden. Aber das einmal beiseite, gnädige Frau, glaube ich festgestellt zu haben, dass Sie mit dem Herzen einer Frau genau das Wesentliche getroffen haben, was die magnetische Seelenwissenschaft, die ich vertrete, auf breiter empirischer Basis bewiesen hat. Es ist das Reine, von Leben, Staat, Haus und Kirche noch nicht Vergiftete, was uns an Hauser so begeisternd anrührt. Was möchte ich sagen? Er repräsentiert so etwas wie den Urzustand des Menschen im Paradies vor dem Sündenfall, das Unverbildete gewissermaßen. Gewissermaßen, ja. Kaspar wurde zum Ding, zum Objekt von Klatsch, Wissenschaft und Schwärmerei. Fast wäre er zum ältlichen Kinderstar geworden. Was ihn davor bewahrte, war, dass er sich seiner Sonderrolle auf eine ganz andere, schmerzliche Weise bewusst wurde. Was ist ein Vater? Was ist eine Mutter? Bruder, Schwester, Familie? Warum habe ich das alles nicht? Woher kommt mein Name? Wer bin ich denn? Er war ein Mensch ohne Kindheit, ohne Geschichte und ohne die Erinnerung an erlebte Geschichten, die zeigt, dass man in aller Veränderung noch derselbe ist. Nur im Traum schien sich manchmal eine Tür in die Vergangenheit zu öffnen. So träumte er sich einmal als Kind in einem Schloss. Eine Frau hatte ihn angezogen und ging lange mit ihm im Schloss spazieren, bis sie wieder an verschlossene Türen kamen. Beim Versuch, die zweite zu öffnen, wachte er auf. Kaspar hat das Schloss so genau geträumt, dass man den Grundriss danach zeichnen könnte. Er hat aber seit der Nürnberger Zeit kein Schloss gesehen. Hat er vor der Kerkerzeit auf einem Schloss gelebt? Solche Vermutungen drangen immer mehr ins öffentliche Bewusstsein. Grund zu Spekulationen gab es genug. Zum Beispiel die Impfnarben. Impfung konnten sich wirklich nur vornehme Leute leisten. Vielleicht verbanden sich aber auch uralte Geschichten, Mythen und Märchen mit der Geschichte Kaspars. Ach, so viel man sich auch mühte um den Findling, der so stumm und blass war. Traurig blieb er im Gemüte, wenn er auch durchaus nicht stumpf und dumm war. Flüstern sprach man, dass seine Stirne bestimmt sei für einer Krone Zier. Doch mit teuflischem Gehirne macht man aus diesem Knaben fast ein Tier. Wie der Name schon sagt. Und warum darf denn niemand wagen, der Sache auf die Spur zu gehen? Ja, wer sagt das denn? Das ist doch klar, alle Schriften über den Fall werden noch gewaltsam unterdrückt. Und das königlich-bayerische Gericht zu Ansbach hat die Akten geschlossen, endgültig. Auf allerhöchsten Wink aus Wien! Ich bin ja. Der Kaiser! Metternich! Metternich genauso! Die kümmern sich doch nicht um Landstreicher! Außerdem hat der bayerische König sogar selbst eine Belohnung ausgesetzt. Das war mal! Bist du eingesehen haben, dass es vielleicht mal in seinem Interesse war, genau Bescheid zu wissen, aber nicht mehr ist? Ach. Was hörst du denn, Sänger? Du kommst doch rum! Es gibt überall welche, die munkeln, das ganze System stünde auf dem Spiel. Die Monarchie! Kaspar Hauser sei ein vertauschter Prinz, der Erbprinz von Baden. Die politischen Verhältnisse gaben allerdings solchen vagen Vermutungen Nahrung. Baden hatte Erbfolgeschwierigkeiten. Der Großherzog Karl Friedrich hatte 1787 in zweiter Ehe eine Hofdame geheiratet, die er nachträglich zur Gräfin von Hochberg adeln ließ. Kinder aus einer solchen Ehe sind eigentlich nicht erbfolgeberechtigt. Karl Friedrich entschloss sich daher gegen die strenge Sitte und erkannte urkundlich auch die Erbfolgeberechtigung der Söhne aus seiner Ehe zur linken Hand an, das heißt mit der im Adelsrang eigentlich zu niedrig stehenden Gräfin von Hochberg. Dann geschah das Merkwürdige. Karl Friedrichs Nachfolger, Karl, verheiratet mit Napoleons Stieftochter Stefanie, hatte 5 Kinder. Die 3 Mädchen waren gesund und lebten sehr lang. Anders die beiden Söhne, deren Existenz die Erbfolge der Hochberglinie unmöglich machte. Sie starben alle beide nicht lang nach der Geburt. Und der erste Sohn starb angeblich um dieselbe Zeit, als Kaspar angeblich als Findelkind dem angeblichen Pflegevater gelegt wurde. Und Kaspars Geburtsdatum im Mägdleinbrief stimmt mit dem Geburtsdatum des zweiten Prinzen überein. Wollte der unbekannte Briefschreiber einen versteckten Hinweis geben? Der erste, der dies als Tatsache behauptete, war jemand, der amtlich mit Kaspar Hauser befasst war. Anselm Ritter von Feuerbach, Präsident des Appellationsgerichts in Ansbach. Er schrieb 1832 in einer geheimen Botschaft an die bayerische Königin Mutter, Kaspar sei der badische Erbprinz. Er habe den Interessen der Gräfin von Hochberg im Weg gestanden und sei deshalb weggeschafft worden. Beerdigt als Prinz sei irgendein anderes Kind. Nun war um diese Zeit die Situation völlig verändert. Die alten Mächte hielten sich seit dem Wiener Kongress noch an der Macht. Aber liberale und demokratische Bestrebungen waren immer schwerer einzudämmen. Und diese Opposition griff das Thema Kaspar Hauser, der vertauschte Thronfolger, natürlich begierig auf. Die Presse druckte es. Am Nürnberger Gericht war schon eine Anzeige deswegen erfolgt. Der Beweis hätte einen unbeschreiblichen Skandal zur Folge gehabt. Aber auch nur das bloße Gerede war schon gefährlich genug. Am 14. Dezember 1833 wird Kaspar Hauser im Ansbacher Hofgarten niedergestochen. Er läuft zum Lehrer Meier, bei dem er wohnt. Sie wollen zusammen den Tatort aufsuchen. Als Kaspar dabei wiederholt zusammenbricht, fordert Meier ihn auf, doch hier das ungewöhnliche Aufsehen zu vermeiden, andernfalls er ihn von der Polizei nach Hause schaffen lassen werde. Kaspar lebte noch 3 Tage. Wenn er bei Bewusstsein war, wurde er vernommen. Meier und die Beamten gingen davon aus, dass Kaspar, um sich wichtig zu machen, das Attentat selbst inszeniert habe. Obwohl es dafür keinen Hinweis gab, wurde keine andere Spur verfolgt. Kaspar Hauser starb am 17. Dezember. Kaspars letzter amtlicher Pflegevater, der englische Graf Stanhope, war um diese Zeit in Wien und schrieb laut Briefkopf am Todestag einen Brief an Kaspar mit den liebevollsten Formulierungen. Er schickte ihn aber erst am 25. Dezember in München ab. Zu dieser Zeit war Kaspars Tod in München längst bekannt. Am Tag darauf begann der Lord ein Unternehmen, das ihn noch lang beschäftigte, nämlich zu verbreiten, Kaspar Hauser sei ein Hochstapler gewesen. Mit dem gleichen Ziel wurden noch lange danach Hauser-Akten gefälscht und vernichtet. 25 Silbergroschen gern zahl ich dem, der mir den Namen nennt. Doch andere werden Gold für geben, dass keiner je den Kaspar Hauser kennt. 25 Silbergroschen gern zahl ich dem, der mir den Namen nennt. Doch andere werden Gold für geben, dass keiner jenen Kaspar Hauser kennt. Das war eine Sendung über Geheimnis und Schicksal des berühmten Findelkindes Kaspar Hauser, eine Produktion des Hessischen Rundfunks. Damit ging unser Schulfunkprogramm für heute zu Ende. Die ersten drei Sendungen unseres Nachmittagsprogrammes wiederholen wir am Montagvormittag von 11.05 Uhr an. Der Schulfunk für alle meldet sich wieder am Montagnachmittag zur gewohnten Zeit um 16 Uhr. Sie hören dann die fünfte und vorletzte Sendung unserer Serie »Wie lernt der Mensch?«